Oh, fantastisch, ey, diese Flanksteaks. Oh, ich hätte echt nicht gedacht, dass die so gute Klonfarmen haben auf dem Mars. Das ist der absolute Hammer. Reichst du mir eben nochmal den Pfeffer kurz rüber, bitte? Ja. Ah ja. Danke dir. Hier, diese Weizen-Mais-Tortillas sind unheimlich gut. Aber ich meine, auf der Erde ist ja auch alles schon geklonter Mais. Ja. Aber die hier schmecken echt nochmal eine Nummer zackiger. Die haben es perfektioniert, die sind ja auch schon ein bisschen länger dabei. Oh, du, hier kann man sich gut gehen lassen. Nach dem Strapazen der letzten Wochen. Absolut. Haben wir uns das verdient. So, wir sind ja schon auf Sendung. Kleiner Kontext erstmal. Willkommen. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Wir sitzen hier gerade in unserem Zimmer auf dem Mars, wo der Miss Universe Wettbewerb stattfindet, in unserem Floatel. Wir müssen uns das vorstellen. Genau, beschreibt den Leuten mal, wo wir sind. Genau. Und nur, ich folge dir mal vorstellen. Das ist so eine, wie so ein Hotel, so eine Art Kreuzfahrtschiff-Hotel, was halt durch die, so ein paar hundert Meter, ich weiß nicht, Kilometer oder so, in so einer gewissen Reiseflughöhe, undefinierte Reiseflughöhe, über der Erdoberfläche oder Marsoberfläche schwebt und einfach ein bisschen den Planeten so satellitenmäßig umkreist. Ja, sehr coole Sache. Genau. Und dank des unheimlich schönen Protonenschildes, das hier um den Kreuzfahrtdampfer herum ist, können wir gerade ganz bequem auf dem Balkon sitzen, etwas essen. Super. Und geil. Wir haben auch unseren neuen Freund dabei. Ja, überhaupt eine geilste Geschichte. Muss ich mir mal vorstellen, als Ehrengast zu der Misswahl haben die Curiosity geladen. Und der chillt jetzt mit uns hier im Hotelzimmer. Sehr, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Na, Curiosity! Was geht ab, Bitches? Ich bin cool. Schnauze, du Opfer. Curiosity kann auch super den Heimlichgriff. Hilfe! Im Weltall hört keiner husten. Ah, hier, der Pager. Das ist bestimmt Sudelding. Geh mal kurz ran, Maschu. Ja. Wie macht man das an? Swipe. Swipe hoch, down, rechts, links, AB Start Select und dann einfach auf den grünen Button. Okay. Oh. Guten Abend, die Herren. Wie ich höre, lassen Sie es sich bereits gut gehen. Zugegebenermaßen verdient, das war saubere Arbeit bisher. Aber übertreiben Sie es nicht mit dem Moon Perignon. Die Buchhaltung sitzt mir schon wegen Ihrer Casino-Eskapaden im Nacken. Zur Sache. Die Misswahl findet heute Abend statt. Dank einem unserer Undercover-Agenten waren wir bereits vor Ihrem Auftauchen darüber informiert, dass die Misswahl das nächste Anschlagsziel der Space ISIS sein würde. Wir haben daher schon im Vorfeld dafür sorgen können, dass lediglich Androiden zum Finale zugelassen werden. Es wird also niemand zu Schaden kommen, wenn der Laden nachher in die Luft fliegt. Also, bis auf den Moderator Ian Scrotelman. Aber dessen Karriere ist seit seinem Globalberg-Schmähgedicht sowieso nur noch ein Trauerspiel. Verdammte Schande eigentlich, das war mal ein richtig guter Kopf. Naja, als ihm das zweite galaktische Holo-Fernsehen dann die Miss Universe angeboten hat, hat er sich freiwillig dazu bereit erklärt, sich mitspringen zu lassen. Faselte irgendwas von sein größter Coup oder so. Naja, Künstler halt. Wie auch immer. Sie halten jetzt einfach die nächste Stunde über die Füße still und warten, bis Sie neue Anweisungen von Sloyd erhalten. Wenn Sie die Koordinaten für den Geheimstützpunkt haben, machen Sie sich sofort auf den Weg. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Sudeldinger, over and out. Puh, entspannte Nummer eigentlich, ne? Hier, aber komm, eine Flasche geht noch. Oder was meinst du, Curiosity? Logan, Alter, Gönnung muss sein. Ja, hier, mach mal auf. Ey, vorsichtig, hey! Alter, hast du mit dem Sektkorken gerade eben eine ESA-Sonde abgeschossen? Alter, bist du des Wahnsinns? Ha, ha, ha. Es kann nur einen geben. Fuck yeah, America. Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Der cremige Space-Podcast from outer space. aber für die Suchanfragen auch der Sex-Podcast. Der Sex-Podcast. Hörer. Herzlich willkommen zum Sex-Podcast Creamspeak. Ich habe eben ein bisschen Space Nachos Tortilla Chip und Space Donut in die Luftröhre bekommen. Sehr gut. Weswegen wir heute eine leicht verhustete Folge haben. Ja, außerdem haben wir auch alle Space-Schnupfen und Space-Erkältung und Wollen wir vielleicht damit anfangen? Wir hatten ja das letzte Mal, nicht das nächste Mal, das macht keinen Sinn. Ist ja erst in Outer Space macht alles Sinn. Stimmt. Unterschätze nicht die Macht des Raumzeitkontinuums. Dann doch nächste Woche. Wir haben nächste Woche ja schon gesagt, wir hätten ganz gerne ein paar Hörerbriefe von euch. Stellt uns Fragen. Und wir haben tatsächlich zwei bekommen. Ouch. Und das erste Mal, ich weiß nicht, er hat jetzt nicht mitgeschrieben. Von Ben, ist ja auch egal. So, von Ben. Also, hi, hallo Ben. Max. Hallo Mascha. Hallo, hi. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin seit Folge 5 Hörer. Ich und zwei Freunde haben selber damit angefangen, einen Podcast zu machen. Bisher haben wir 3 Folgen, haben uns aber noch nicht getraut, etwas online zu stellen. Das hat damit zu tun, dass wir uns nicht sicher sind, wie der Podcast ankommt. Wir gehen ja auch noch zur Schule und haben keine Lust, deswegen Ärger zu bekommen. Habt ihr auch manchmal... Jetzt geredet haben. Bitte? Erzähl erstmal weiter. Also, habt ihr auch manchmal Zweifel oder Angst, etwas zu veröffentlichen? Und wie findet ihr Themen, über die ihr sprechen wollt? Habt ihr ein paar Tipps für Anfänger? Mit freundlichen Grüßen, Ben. Erst einmal vielen, vielen Dank für deine Frage. Und die Antworten sind ja, ja, nein, nein, ja. So, der nächste, gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Wir wissen nicht, wie der Podcast ankommt, wir gehen noch zur Schule und habt ihr auch Zweifel? Wir haben grundsätzlich... Achso, wir wollen ja erstmal keinen Ärger bekommen. Das war die Grundaussage. Achso, ja, genau. Dann ist die Frage, warum wird denn da geredet? Genau. Ja. So, wir haben schon 3 Folgen unseres Podcasts aufgenommen, in denen wir über... Pro AfD, pro Rape. Ich war schon direkt wieder bei Kinderpornografie. I gotta fucking stop. Geht immer. Ja. Also natürlich ist das eine Sache, klar, könntet ihr dafür Ärger bekommen, wenn ihr da irgendeinen Mist reinredet. Vor allem erste Regel, der Hauptinhalt eures Podcasts sollte auf jeden Fall nicht darin bestehen, über eure Lehrer und oder wahlweise die Klassenkameraden herzuziehen. Das ist, glaube ich, fällt so unter die Abteilung gut Vorsicht, gemeint, aber eher blöd, weil längerer Hebel sitzt ihr nicht dran und so. Aber ihr könnt natürlich auch den anti-bourgeoisen Revoluzzer-Podcast machen. Das ist wiederum okay. Das zählt ja dann schon wieder als irgendwie Partizipation und Teilhabe, politisches Engagement. So ein bisschen Meinungsfreiheit gilt ja auch. Ne? Und wenn man so ein bisschen nach oben böckelt und Satire nach oben richtet, ist das natürlich auch drin. Aber vielleicht gehen wir wirklich erstmal auf die Fragen ein. Und zwar habt ihr auch manchmal Zweifel oder Angst, etwas zu veröffentlichen? Denn das ist ja eigentlich schon so ein klein bisschen die Frage, dass die manchmal Zweifel und Angst haben. Und erstmal ja. Das ist ja Messerschaft Mein gesamtes Leben wird von 2 Motiven angetrieben. Zweifel und Angst. Und ab und zu ein Dickjoke, der mich über den nächsten Tag rettet. Das kann natürlich, ich so bestätigen. Also natürlich reden wir manchmal vor und danach darüber, ob das jetzt der eine Gag nicht doch ein bisschen den Bogen überspannt hat oder ob das Thema vielleicht zu langweilig oder zu aufregend war oder ob es einfach den Ton des Podcasts verfehlt. Ne? Wir versuchen ja doch erstmal in erster Linie zu unterhalten und zum Nachdenken anzuregen, aber es gab immer mal wieder Folgen, die einfach sehr depressiv waren. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal eine Folge so um die Folge 8, 9, 10 herum, wo wir wirklich eigentlich die ganze Folge gelöscht haben und neu aufgenommen haben. Nicht Angst essen Creamspeak auf, oder? Es ging um Polizeigewalt in Amerika, glaube ich. Und nach einer halben Stunde haben wir einfach gemerkt, das war super depressing. Ja, genau, richtig. Weil wir einfach nur noch traurig waren. Und wir benutzen ja wirklich sehr gerne Humor, um manchmal unbegreifliche oder nicht zu verarbeitende Geschichten zu verarbeiten, ne? Durch den Humor. Oder um das vielleicht so zu verpacken, dass man sagt, okay, ich verstehe zwar nicht genau, was dort passiert ist, aber mit Humor tut es nicht ganz so weh, wenn man sieht, dass sich Leute die Köpfe einschlagen oder erschießen. Aber da waren wir an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich nicht mehr wussten, wie sollen wir denn da jetzt mit umgehen? Schwierig dort als Schwarzer über die Straße zu gehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt noch wirklich noch gar nicht über den Syrienkrieg geredet haben, weil da ist einfach Da gibt es ja einfach nichts zu lachen. Mir fallen da auch keine Witze zu ein oder so. Es ist einfach nur traurig. So. Aber Karl Valentin hat gesagt, Alter, es du gibt musst nichts, echt mit deinem Space Husten. Ich glaube, ich habe mich freigehustet. Karl Valentin hatte gesagt, es gibt nichts, was so traurig wäre, dass man nicht auch darüber weinen könnte. Und es gibt nichts, was so lustig wäre, dass man nicht auch darüber. Nein, ich glaube, du hast es genau umgedreht. Okay. Classic. Genau, ja. Es gibt nichts, was nicht so traurig ist, dass man nicht auch darüber lachen könnte. Und es gibt nichts, was nicht so lustig ist, dass man nicht auch darüber weinen könnte. Ja. Und es ist halt eben nicht immer ganz einfach. So. Genau, aber wenn es jetzt um Zweifel oder Ängste geht, mit denen ihr veröffentlicht oder im schlimmsten Fall aufnehmt oder am Anfang schon denkt, vielleicht ist das nicht so gut. Mhm. Klar, könnt ihr euch Folgen danach nochmal anhören. Ich glaube, du hörst die Folgen nochmal an. Ich höre mir die nie an, wenn es raus ist. Es kommt drauf an. Mittlerweile mache ich es. Bei mir ist es eher fast so, dass ich mir durchhöre, sobald es draußen ist mittlerweile. So, aber einfach auf der Arbeit so nebenbei, um meine Produktivität zu sehen. aber es ist tatsächlich so, also es ist ja so ein Ding zu dieser ganzen Zweifelsgeschichte oder so. Ich glaube, ich war da ja tatsächlich auch am Anfang konservativer als du, wo ich dachte, so können wir das mit reinnehmen, ist das zu krass oder so. Und am Anfang war es tatsächlich auch so, dass wir, glaube ich, immer noch viel nochmal drüber gehört haben, oder ich zumindest, um zu gucken, kann ich das so rausgeben, ne? Kann ich das verantworten, wenn ich das an die Öffentlichkeit gebe oder so? Ich glaube, in den ersten paar hatten wir auch noch geschnitten und ein paar Sachen rausgeschnitten. Genau, also jetzt haben wir wirklich tatsächlich relativ selten, also fast nie Cuts, bis auf natürlich dann, wenn wir Pause machen, ne? Also es ist schon relativ ziemlich genau das, was wir aufnehmen, was dann auch what you hear is what you get. Nee, ach, keine Ahnung. Ne, ist klar. Ja. Heute zum Beispiel merkt man, was die Themen angeht, worüber wir sprechen wollen. Wir reden jetzt seit Wochen, drehen wir uns immer wieder ein bisschen im Kreis über Trump, AfD und ähnliches, weil es halt das ist, und jetzt sind wir bei der Themenwahl, was uns bewegt. Und ich denke, wenn du wirklich, also ich rede dich jetzt mal direkt an, lieber Ben, wenn du wirklich wenigstens an das glaubst oder glaubst, dass es wenigstens irgendwas bringt, was du sagst, kannst du erstmal alles sagen. Denn du bist ja nun, scheinst jetzt auch kein blöder Kerl zu sein. Und du kannst dir immer noch sagen, du bist jetzt in einem Dialog mit jemand anderem, er kommt auf dich zu und sagt, ich habe im Podcast das und das gehört und ich denke, du liegst falsch oder vielleicht hast du wirklich einen Fehler gemacht, ne? Also ja, eine Fehlinformation, und dann kann man ja immer noch miteinander sprechen, ins Gespräch kommen. Genau. So, also Kritik gehört ja auch dazu. Also das mag ich so gerne bei dieser ganzen Creamspeak-Geschichte, und das war ja auch, glaube ich, ein bisschen die Intention, als wir angefangen haben zu sagen, die Klappe zu halten, nur um niemanden auf den Schlips zu treten, ist der falsche Ansatz. Wenn du irgendwas zu sagen hast und du glaubst an das, was du zu sagen hast, und du hast eine Meinung. Genau, und so, und du musst ja auch irgendwie dahinter stehen. Das war nämlich jetzt genau der Punkt. Das ist mit halt dieses mit dem Angst haben oder Zweifeln. Denn für etwas, wofür du erstmal stehst, das kannst du ja verteidigen. Genau. Da brichst du auch nicht sofort ein. Klar ist es natürlich immer klug zu sagen, ich kann auch von meiner Meinung abweichen oder ich lasse mich eines Besseren belehren, was klar, für uns absolut, ja auch ein Hauptmotiv in diesem Podcast ist, neben Zweifel und Angst. Und also wirklich, wenn wir erwarten ja auch, dass Leute kritisch mit dem umgehen, was wir sagen. Und wenn es dann um Veröffentlichen geht oder wie wir Themen finden, wir sprechen über das, was uns bewegt. Und ich würde auch sagen, mach das genauso, nur mit deinen Kumpels. Sprich über Sachen, die dich bewegen. Und wenn das Dinge in der Schule sind, dann sprich darüber. Wenn es globalere Probleme sind, politisches, philosophisches, sprich darüber. Also das ist natürlich völliger Schwachsinn, das mit der Themenwahl, weil in echt haben wir so einen Kader von 10 Praktikanten, die einfach Woche für Woche sich hier den Arsch abschuften, um uns die funniest Topics rauszusuchen. Ja, und die besten Gags. Genau, die besten Dick-Jokes. nee, aber so per se, ich denke auch, wir haben vielleicht ein bisschen, wir sind ja beide irgendwie auch Musiker schon oder haben schon ein paar Mal auf der Bühne gestanden, deswegen haben wir da vielleicht ein bisschen mehr. Das kommt Practice natürlich mit diesem einfachen, mit diesem, ne, rausgehen und vor Publikum irgendwas machen, wo du selbst nicht zu 100%ig sicher bist, so kann ich das jetzt überhaupt so rüberbringen, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und das ist manchmal wirklich der Sprung ins kalte Wasser, aber es ist auch eine Übungsfrage. Also es wird auf jeden Fall besser, auch das ganze Podcasting, je mehr man das macht. So. Nur dass beim Podcast, du hast ja keine direkte Antwort des Publikums. Wenn du auf der Bühne, das kann was Positives sein, das kann aber auch negativ sein auf die Langzeit. Ja. Klar, wenn du irgendeinen Mist machst, du hast dann nicht sofort 200, 300, 400 Leute, die dich angucken und langsam den Kopf schütteln und sagen, no, no, no. Sondern ja, du sagst es erstmal und irgendein paar Wochen später hörst du dann, ja, übrigens, das, was er da gesagt hat, war ja nicht so das Wahre. Und du siehst, Oder im Zweifelsfall hörst, kriegst du dann irgendwann keinen Job mehr, weil im Bewerbungsgespräch gesagt wird, genau. Wir haben übrigens mal ihren Podcast gehört. Und wir haben uns übrigens alle 20 Folgen ihres Podcasts durchgehört. Genau. Das wiederum finde ich eine fantastische, deswegen mag ich das Podcast-Medium sehr gerne. Solange du jetzt nicht so unfassbar erfolgreich wirst, dass du Leute anziehst, die sich wirklich alles durchhören und das dann rausfiltrieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf irgendeine Kleinigkeit festgenagelt wirst, relativ gering, weil du kannst nicht, du hast ja nicht so einen Lauftext, wo die Leute quasi ein Schlagwort eingeben können und sagen dann irgendwie so, fragwürdige Stellungnahme zu Trump oder sowas und dann finden die direkt irgendwas, sondern wenn die was rausfinden wollen, dann müssen die wirklich den ganzen Scheiß durch. Ja. Wir haben schon sehr oft im Hashtag Trump drin, aber war vielleicht nicht das richtige Beispiel dafür. Zweifel, Angst zu veröffentlichen. Nee, hatten wir am Anfang ein bisschen und jetzt kommt der ganz große Tipp für Anfänger. Obwohl wir selber nach 16 bis 20 Folgen auch noch schwere Anfänger sind, gefühlt. Aber wahrscheinlich auch von außen. Macht's einfach. Setzt euch einfach hin, ja. Quatscht und das Allerwichtigste, macht's erstmal für euch. Denn immer dann, wenn wir zweifeln oder uns um den Schlaf weinen, wir schlafen im gleichen Bett, denken wir uns immer, ey, das Wichtigste ist, dass es uns gefällt, dass wir daran Spaß haben. Nicht nur beim Hören, sondern auch wirklich beim Machen. Macht es erstmal, weil es euch Spaß macht. Und das hören eure Hörer genauso wie euer Umfeld. Und dann erscheint das Ganze auch in einem ganz anderen Licht. Da müsst ihr euch nicht, klar kann ich schon verstehen, in der Schule denke ich auch, hätte ich das in der Schule gemacht, mit täglichem Kontakt mit anderen Leuten, ne, die das vielleicht hören, klar, kommt da mal was rüber, aber wenn ihr wirklich Spaß daran habt, dann seht es wie ein Hobby. So. Ja, genau. Ne? Und ja, ich hoffe, wir konnten euch da jetzt irgendwie ein bisschen helfen. Vielleicht solltet ihr mal bei anderen Podcasts nachfragen. Aber das ist wahrscheinlich immer das Ding, wenn du die großen Podcasts fragst, dann antworten die nicht. Und dann sagst du, dann nehme ich lieber die kleinen Blöden. Dreamspeak, the podcast of the people. Encouraging youngsters to create since 2016. Ich denke auch, die deutsche Podcast-Szene steckt irgendwie im Gegensatz zur amerikanischen noch in den Kinderschuhen. Die einzigen Podcaster, die hier wirklich groß sind, sind die, die durch anderes ja schon berühmt wurden. So habe ich zumindest das Gefühl. Und der Rest ist eher eine kleine familiäre Szene, also wirklich eher eine Hobby-Szene. Und es gibt auf jeden Fall, es gibt mittlerweile größere Podcasts, die, auch die reine schon so Podcasts sind quasi, meinst du? Genau, die einfach diesen Lokalpatrioten-Status überwunden haben. Ja. Und aber die wirklich großen, wenn jetzt hier Böhmermann Schulz oder die Blaue Stunde mit Serdar so Mundschuh. Ist das ein richtiger Podcast? Das ist, glaube ich, ein Podcast. Also, er wird angeboten. Das ist auch, ja, okay. Ich glaube, auch so ein Radioshow-Podcast rausgenommen. Genau. Ja. Naja, die sind halt momentan groß, aber die gab es ja vorher schon. Die waren ja vorher schon groß. Ja, auf der anderen Seite, denkt und vielleicht als kleines Ding auch, denkt euch, wenn ihr wenig Hörer habt, dann könnt ihr euch auch wirklich alles leisten und sagen, was ihr wollt. Ach ja. So, ich hoffe, das war unser kleiner Tipp für den Anfang. Ich habe noch einen anderen Hörerbrief, aber vielleicht machen wir den eher am Ende. Okay, alles klar. Gut, dann. So, das war's mit Creamspeak. Das war's mit Creamspeak. Thanks for tuning in once more. Ja, was ist denn diese Woche passiert? Ich habe was gelesen und zwar der perfekte Mord. Der perfekte Mord ist das. Das klingt auch spannend. Erzähl mir über den perfekten Mord. Ich habe eine E-Mail bekommen. Bevor dem perfekten Mord muss ich noch was sagen. Ich habe eine E-Mail bekommen und zwar. Vom Mörder. Klassische Spam-E-Mail, genau, vom Mörder. Hey, ich habe den perfekten Mord herausgefunden. Ich konnte das Geheimnis einfach nicht für mich behalten. Ich muss es irgendwie erzählen. Es war so genial. Polizisten hassen ihn. Dieser Mann hat den perfekten Mord. Genau. Die E-Mail lautet, du musst die Nacht nicht allein verbringen. Das ist schon mal verheißungsvoll. Hey Baby, ich wollte dir mitteilen, dass ich mich gerade bei dieser Dating-Seite angemeldet habe. Man hört immer über diese süßen Abschleppgeschichten von Freunden. Nope, nie. Noch nie hat mir irgendwer eine süße Abschleppgeschichte. Abschlachtgeschichte. Ich kenne nur süße Abschlachtgeschichten von Mördern aus dem Spiegel. How to grow your dick by 4 inches and also commit the perfect murder. die Spam-Mails, die wissen ganz genau, was das Publikum ist. Es geht noch weiter. Ich persönlich dachte, das wäre zu gut, um wahr zu sein. Jetzt fällt mir auf, dass all das Baggern und Abschleppen von Leuten wie mir angefangen wurde, die auf Beziehungen ohne Bindungen stehen. Es ist nicht nur die Gratisanmeldung, aber auch, dass es eine Menge an attraktiven, sexy Leuten gibt, die offen sind, Spaß am Flirten haben, chatten, sich treffen und Sex haben. Dass es nur fair ist, jeden um mich herum darüber zu informieren. Das ist vielleicht von einem Sexbot geschrieben. Aber viel schöner ist, geschrieben ist es von Harm Eckhardt. Nice. Lieber Harm, hör bitte auf, E-Mails zu schreiben. Hör bitte auf, mich Baby zu nennen. Und ich habe keine Freunde, die mir süße Abschlepp- und Baggergeschichten erzählen. Okay, zurück zum perfekten Mord. Kriegst du von Spiegel eigentlich auch immer dieses strangen Werbedinger? Nee, ich krieg immer nur so Sachen mit Benzinkettensäge für 99 Euro. Bist vorbereitet auf Zeit des Holzhackens? Zeit des Holzhackens ist da. Es ist höchste Zeit, sich auf Heizung vorzubereiten. Ja, vor allem, die sind auch noch grafisch total ansprechend designt. Wirklich mit so einem Baumstamm und so einer kleinen Kettensäge. Und ich weiß warum, weil du kaufst dir bestimmt ganz viele Flanell- und Holzfällerhemden bei H&M online. Und ja, genau. Du bist ja Halbmediendesigner. Ja, und genau, die wissen ganz genau, was ich brauche. Und weißt du, was ich bekommen habe? Mit Benzinkettensäge kannst du die Arbeit erheblich erleichtern. Mit dem schnellen, langlebigen Gerät macht es Spaß. Aber es hört sich auch schon wieder nach dem perfekten Mord an, oder? Vielleicht ist oder zum Beispiel, Typ. Das ist der perfekte Mord. Schön finde ich auch die Überschrift. Balsam gegen Agrauen für Frauen. Graue Locken stellt natürlich Haarfarbe zurück. Es ist für jede Frau ein grausames Gefühl, das erste graue Haar zu erblicken. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass du Sachen suchst wie Flanellhemden für 10 Euro und Arten oder Möglichkeiten, schwanger zu werden, wenn man schon 60 ist. Genau. Ich habe noch bekommen, riesiger Night Gewinn. Vision Pro. 62-jähriger Automechaniker bewirft seinen Boss mit Werkzeugen, als er kündigt. Nachdem er seinen riesigen Kontostand gesehen hatte, zeigte sein Boss den Finger und fuhr dann in seinem neuen Lamborghini weg. Man merkt schon, dass die Werbefritzen und Bots Zugang zu meinem ständig in roten Zahlen schwebenden Konto haben. Und daraus sieht man einen alten Mann, der total fasziniert sein Handy bedient und daneben einen goldenen Lamborghini. Und ich weiß sogar, was dieser goldene Lamborghini ist. Das ist der von irgendeinem Scheichsohn. Die Scheichs fahren einmal im Jahr nach London für ein paar Monate und nehmen dann für tausende Dollar ihre Autos mit. Genau. Und dieser Typ hat jetzt, also dieser Scheichsohn ist scheinbar ein alter, 62 Jahre alter Mann, mitteldeutsch, würde ich sagen, der seinen Chef, also irgendeinen Scheich, mit Werkzeugen beworfen hat. finde ich total toll, dass jetzt auch Spiegel personalisierte Werbung macht. Zurück zu meiner wunderbaren Murder-Story. Und zwar hier. Mann gesteht Tötung seiner Frau und muss keine Strafe fürchten. So, liebe 50-plus frustrierte Ehemänner da draußen, jetzt gut zuhören. Creamspeak. Kriminalermittler hassen ihn. Dieser seltsame Trick erlaubt es sich in der Frau zu töten, mich dafür zu gewinnen. Es wäre Werbung, aber es ist auch seltsamerweise im Panorama erschienen. In Hannover hat ein Mann gestanden, seine Frau vor 24 Jahren getötet zu haben. Anschließend führte er Polizisten zu einem Fass mit der mumifizierten Leiche. Moment, Mann. Der 3000, der 5000 Jahre alte Ägypter wird nicht verurteilt. Also, bestraft wird er wohl nicht, weil Totschlag wohl nach 20 Jahren plus 2, minus 2 verjährt. Okay. Das heißt, dieser Mann hat vielleicht den perfekten Mord begangen. Er hat seine Frau erschlagen. Den perfekten Totschlag, meinst du? Oder ja, stimmt. Oh, sorry. Warte. Ja, guck mal, das war ja schon wieder Etikettenschwindel. Genau. Der perfekte Totschlag, der langweiligste Filmtitel aller Zeiten. dieser Mann hat es tatsächlich geschafft. Er hat seine Frau viele träumen davon, er hat es geschafft. Genau, 62 Jahre alter Mann, er schlägt seine Frau mit Werkzeugen und fährt in seinem neuen Lamborghini davon. Gehen Sie jetzt auf gehalt/totschlag.de. Ja, ich wollte nur kurz sagen, es gibt sie noch, die perfekten Mörder auf dieser Welt. All die Leute, die schon das Träumen aufgehört haben. Genau. Ich rede mir die Lass Schlinge immer weiter und Also, wer jetzt damit anfängt, kann in 24 Jahren endlich die Angst ablegen, muss nicht mehr über seine Schulter gucken. Es ist schon strange, oder? Du kannst Wie hat es denn jetzt gemacht? Sind die Details dabei? Ich meine, das muss ja DIY-Anleitung zum Ich habe den Nachmachen. Titel abfotografiert, also gescreenshottet, nicht mit meinem zweiten Handy abfotografiert, so wie ich es früher gemacht habe. Solche Leute hasse ich ja, so wie die Pest. Immer zwei Handys kaufen. Und dann ja, mit nee, dem zweiten ich meine, Handy wenn du mit dem Telefon vom Computerbildschirm abfotografierst. Das ist so mittelalterlich irgendwie. Für all die Leute, die es noch nicht wissen, wenn man beim iPhone auf den Home-Button, auf den Aus-Button gleichzeitig drückt, macht man einen Screenshot. Zum Beispiel von seinen liebsten Werbeanzeigen bei spiegel.de oder Anleitung, wie man einen Mord Totschlag. Ja, geht. Oder ich meine, keine Ahnung, ich verstehe das ja schon, aber sonst mach halt einen Screen, wenn du was vom Desktop auf dein Handy brauchst und dann mach halt einen Screenshot auf dem Desktop, packst es schnell in die Dropbox und dann guckst du dir aus der Dropbox auf dem Telefon an. Das ist schon wieder viel zu kompliziert. Für mich zumindest. Ich mache ja auch kaum noch was. Also das ist für mich so eine ästhetische Frage, weißt du? Das ist einfach, ich brauche einfach diese klare grafische Darstellung, dass wenn da so komische, fettige Bildschirmschlieren drauf sind, dann. Oh. Deswegen bekommst du gut designte Werbung und ich schlecht designte Werbung. Genau. Aus genau diesen Gründen. Denn die Bots wissen Bescheid. Zurück zum Mordfall. So, der Mann hat seine Frau, glaube ich, erschlagen und dann in eine Tonne eingeschweißt. Und mit der ist er auch umgezogen, mit der Tonne. Und keiner hat es gemerkt. Also es muss dann natürlich die richtigen Umstände geben. Die Frau darf nicht zu viele Freunde haben. Je nachdem, wie scheiße du bist, erledigt sich das nach 2-3 Jahren von allein. Und da muss die auch gemein genug sein, dass du irgendwann noch sagst, so, ne? Also, oh Gott, was rede ich heute für ein Unfall? Ich frage mich vor allem gerade, das ist so ein bisschen, ich muss mir gerade so das Setting vorstellen. Ja? Also ich stelle mir vor, wir reden von irgendwie so einer vielleicht dörflich oder irgendwie vorstädtischen Reihenhaussiedlung. Ja? Nee, ich glaube, die hatten ein Haus. In einer Garage in Neumünster. Okay, alles klar, irgendwie so, ne? Und dann hast du so, das ist aber so die Abteilung, das ist so die Spießerabteilung, wo jeder so, so Vorhängeschlösser an seine Mülltrennungstonnen macht, weißt du? Und dann, damit auch ja niemand. Damit die ganzen Frauen nicht abhauen aus den Mülltonnen. Genau, damit der neugierige Nachbar nicht die Frau Nachbar findet. Nicht die Rechnung durchführt, weißt du? Und den Müll auspackt. Genau. Und dann hat er einfach, deswegen ist niemandem aufgefallen, dass einfach die Mülltonne die ganze Zeit zu war. Und der hatte quasi so total. Das war mehr so eine Ölfass-Tonnen-ähnliche Konstruktion. Aber das klassische Ölfass im Keller. Wer kennt es nicht? Also, hier steht aber auch noch. Also, es liest sich komisch. So, und zwar steht hier: Er führte die Polizisten zu einem Fass mit der mumifizierten Leiche. Und darunter steht: In einer Garage in der Münster haben Polizisten aus Hannover eine grausige Entdeckung gemacht. Die Polizisten fanden bei ihrer Suche dort ein Metallfass. Das hört sich ja. Hat er denn gesagt, okay, Polizei, irgendwo in dieser Garage ist eine Leiche versteckt. Ich sag heiß oder kalt, wenn ihr dran seid. Ja, genau. Heiß, kalt, nein, da nicht. Und ja, und dann war der Fund natürlich grausig. Und der hat auch nicht gesagt, was der ist. Vielleicht ist es ein Überraschungsei, vielleicht eine tote Frau. Wir wissen es noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich genau. Okay, gut. Also, der Polizei erzählt, dass er ein Metallfass im Keller hat. Und die sind daraufhin mit einem SWAT-Team vorbeigekommen und haben die Bude gestürmt. Genau. Und noch kleiner Tipp an Ben. Über sowas nicht reden. Denn wenn ihr einmal damit anfangt, über Totschlag... Wenn deine Freundin dich verlässt, hast du jetzt die praktische Anleitung, was du tun musst, um sie in ein Fass einzuschweißen. Das wollte ich nicht sagen. Aber es passt sehr gut zu dem, was ich sagen wollte. Wenn du einmal darum bist, dich... Wenn du es einmal versuchst, dich in die Psyche eines Totschlägers zu versetzen, kommst du da rhetorisch nicht mehr raus. Du steckst so lange drin, bis du den Super-Gag gemacht hast, den wir aber nicht bringen. Deswegen reden wir jetzt noch 20 Minuten über Frauen in Fässern. Lieber Ben, es hat uns gefreut, dass du uns gehört hast bis zu dieser Folge. Es war uns eine Ehre. Goodbye. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für Anfänger wie uns, wie man aus so einer Situation wieder rauskommt. Ich freue mich auf eine Antwort. Lieber Ben, mit freundlichen Grüßen. Max, dein wir haben nichts damit zu tun. Jetzt habe ich ins Mikro geschnieft. Wollte ich doch nicht schön. Machen. Fantastisch. So, ja, ich glaube, sollen wir uns klammheimlich aus dem Thema Lass uns aus dem Thema entfernen und lass uns übergehen zu erfreulicheren Dingen, wie zum Beispiel dem Polizeiversagen in Sachsen. Hey! Wir wollten mehr über innenpolitische Wir wollten mehr Deutsches machen. Ich glaube, ich habe was Gutes. Ich war gestern Creme, deswegen nennen wir unser Creamspeak hast du jetzt Cremesprech. Cremesprech. Sahnesprech. Wir waren gestern mit meiner Schwester und meiner Freundin war ich im Haus der Geschichte in Bonn und es war sehr schön. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, es ist kostenlos. Jedem, das ist das Wichtigste. Das ist wahrscheinlich eins der besten Museen, die ich kenne. Und ich kenne nicht viele Museen. Ich war auf jeden Fall gestern im Haus der deutschen Geschichte. So, Ben, jetzt gut zuhören, wie ich das mache. Erst Spannung aufbauen. Er war im Haus der deutschen Geschichte. Und wirklich sehr schönes Museum. Und ich kann jedem nur empfehlen, dort wenigstens einmal vor der nächsten Wahl hinzugehen. Vorbeizuschauen und die kostenlosen Bonbons abzugreifen, die es da im Foyer gab. Gab es leider keine kostenlosen Bonbons. Aber wer weiß, vielleicht gab es sie nicht, dass jetzt die Hälfte aller Leute nicht hingeht. Aber gerade so in die Richtung AfD-Wähler wäre es mal ganz interessant zu sehen, wie das damals so abgelaufen ist, als die Leute eine Partei gewählt haben, um es denen da oben mal so richtig zu zeigen. Traurig. Und dann ist mir etwas ins Auge gestochen, und zwar das Grundgesetz, unsere Nichtverfassung, wie die Reichsbürger sagen. Und jetzt haben wir den Punkt geschafft. Hast du gemerkt, Ben, wie ich es gemacht habe? Erst habe ich allen Leuten gezeigt, wie klug ich bin und ins Museum gehe. Also für 2 Minuten dann einfach wirr rumfaseln und dann darüber reden. Und dann habe ich auch noch was gegen AfD gesagt. Es kommt immer gut an. Dann habe ich gesagt, ich habe das Grundgesetz gelesen. Jetzt wissen die Leute auch, dass ich lesen kann. Und ich habe das Grundgesetz gesehen. So, und ich weiß ja gar nicht, ob du oder ihr es überhaupt wisst, aber die Reichsbürger sind eine Bewegung. Terrororganisation. Sag es mal so. Nee, Terrororganisation, dafür sind sie tatsächlich zu unorganisiert. So. Wart's mal ab. Die haben das erste Opfer hat's schon eingefordert. Ist der Polizist jetzt eigentlich gestorben? Der Polizist ist gestorben. Oh, der war 32 Jahre alt. Das war auch wieder so ein. Ja. Vor allem, das war ja noch nicht mal, das war, glaube ich, war es ein Polizist oder war es ein, ich glaube, es fast war ein SEK-Beamter. Echt? Oder sowas? Ich glaube, es war richtig, irgendein Spezialkommandomensch. Und ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass der Typ quasi die ganze Zeit schon drauf gewartet hat, die abzuschießen. Und er hat, ich glaube, das war wirklich so, ja, amerikanisch. Der hat einfach drauf losgeschossen, glaube ich. Ja. Also es ist traurig und kurios. Aber zurück, vielleicht mehr aufs Kuriose, weniger aufs Traurige. Diese Leute sehen sich berechtigt aufgrund des folgenden Faktes. Direkt schon mal erklärt, dass sie Recht haben, die Reichsbürger. Nein, sie fühlen sich berechtigt. So, aufgrund des folgenden Faktes. Unser Grundgesetz ist für diese Reichsbürger keine Verfassung. Demnach gilt für sie immer noch die alte Verfassung. Einen Moment. Ja. Da kommt gerade so ein Reichsbürger. So, sorry. Das war gerade eben der Roomservice. Da kam noch ein bisschen was von dem Champagner nach. Die Autonachbestellfunktion von Curiosity ist die beste Erfindung seit dem perfekten Mord. Wir waren gerade bei Reichsbürgern. Genau. Wir waren bei dem Punkt, ich habe das Grundgesetz gesehen und die Reichsbürger sind ja fest davon überzeugt, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist, sondern es gilt immer noch, und jetzt kommt das Tolle, entweder die Verfassung von 1914 oder von 1937. Aber does it really matter? Spielt es eigentlich eine genau, Rolle? Genau, es ist eigentlich vollkommen nicht. Egal, denn es geht hier egal. Eigentlich nicht darum, dass man sagt, irgendwas stimmt da nicht. Es geht darum, dass die Verfassung, die wir jetzt haben, nicht gültig ist. Genau. Es ist auch egal, ob die Verfassung ähnlich ist oder ob es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr zufrieden und glücklich daran leben. Sie tun es nicht. Und deswegen bleiben sie in ihrem Haus und fahren ohne Führerschein. Genau, es hat jetzt erst wieder der sich zum König von Deutschland gekürt hat. Der war Gericht ohne Führerschein. Richtig. Und hatte auch geweint. Genau. Echt? Er hat geweint. Ja, dann muss man ja dringend freisprechen. Reistränen vergossen. Und und jetzt, der ehemalige Mr. Germany ist ja vor ein paar Wochen, ne? Auch. Ah ja, stimmt. Genau. Warum ist das so ein Thing? Warum ist das so modern auf einmal? Hat das was mit diesem Retro-Ding zu tun, dass alles wieder zurückkommt? Zuerst waren es die 80er, dann irgendwie hippie-schick und jetzt sind wir wieder bei den Reichsbürgern. Warum ist es so? Warum Retro-Verschwörungstheorien. Why are they so hot? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass man das nur mit diesem angelernte Hilflosigkeit erklären kann, was wir angesprochen haben, mit dem, okay, irgendwie klappt sowieso nichts, was ich mache, und jetzt lasse ich mich die einfache Lösung muss her, und die Reichsbürger sind momentan irgendwie einfach am präsentesten, am sexiesten. Nee, für die Reichsbürger meine ich. Und achso, du meinst, ja klar. Ja, und die nimmt ich, man dann, ja, diese Bewegung. Genau. Und das erklärt vielleicht, warum es alles nicht läuft. Das ist nicht mein Problem, wenn ich in dem System scheitere, sondern das System ist schuld daran, dass ich in dem scheitere. Mhm. Und das ist irgendwie, ja. Aber wo wir gerade bei Scheitern. Aber warum nicht Echsenmenschen, weißt du? Wenn du schon eine Verschwörung hast, noch was warum, Geiles. Sowas, warum nicht Geiles? Ja, ne? Alten Maulwurfsmenschen, Echsenmenschen. Man kann auch noch rumgehen und immer den Leuten ans Gesicht fassen und sagen: Das ist nur eine Maske. Morgens Alien Hillary. Space Lasers und so. Übrigens, ich habe auch noch was gesehen. Das war ganz lustig, wenn man geht in den Haus jetzt, der Geschichte. Wollen wir jetzt nicht über Reichsbürger reden, oder? Waren wir nicht schon durch damit, dass das alles, okay. Dass das alles so eine Mischung aus Illusion, Traumwelt und Psychose, Psychopathie. Es ist Resignation, Creamspeak. Ja, wir gehen einfach auf. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Also ich habe ja nun wirklich am eigenen Leib erfahren, wie es ist, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Das fühlt sich quasi so an, als würde ein guter Freund von dir in eine Sekte eintreten und du verlierst den immer mehr. Und ja, an dem Punkt, wo dann aus Esoterik und seltsamen Weltbildern, die eigentlich keinem wehtun, so langsam Holocaust verleugnen und Rechtsesoterik wird, ist für mich dann immer der Punkt, wo ich sage, es tut mir super leid, aber da kann ich dir nicht folgen und rausbekommen tut man dich auch nicht. Denn es sind ja dann nicht die Probleme, dass du sagst, ich habe jetzt die Wahrheit erkannt, sondern es ist mehr, okay, irgendwas stimmt nicht und ich brauche jetzt eine Ausrede dafür, warum es nicht stimmt und ich fange nicht bei mir an, sondern bei anderen. Ja, ja. Und das Nächste ist dann, sobald du an diesem Gebilde rüttelst, kommt Wut auf oder halt Panik. Ja, das ist eine Abwehrreaktion, genau. Logischerweise. Macht ja auch Sinn, weil ne, wenn der Schmerz größer ist, an das Ding ranzugehen, worum es tatsächlich geht, als deine Freunde, Familie und dein gesamtes soziales Umfeld zu verstoßen, dann ist das so. Ja. Und ich dachte mir irgendwann wirst du ja auch zu so einem Enabler, wenn du dir das immer nur anhörst und sagst, ja gut, aber... Genau, ja. Ja, er hat den Holocaust nur ein bisschen verleugnet. Das ist okay, we can still have fun together. Genau. Jedes Mal, wenn wir ein Bier bestellen und die Leute nach dem Perso fragen, erzählte der Kassiererin oder der Bedienung zwar, dass der Personalausweis für ihn gar nicht gilt, aber es macht immer noch total viel Spaß, mit dem Typen rumzuhängen. Irgendwann sagt die ganze Zeit nur, dass es nur 3 Millionen Juden sind. Genau. Er sagt, nein, es waren gar keine. Die Reichsbürger, die den Holocaust verleugnen, sagen, es ist alles nur erfunden. Und, oh. Also okay. Es wird wieder sad speak. Ja. Lass uns wieder ein bisschen happy fun time cream speak machen, weil wir haben jetzt schon, wir alle nähern uns schon der Herbstdepression. Ich merke wunderbarer selber, Einstieg, ne? Denn der nächste Hörerbrief handelt davon. Und im Gegensatz zu Reichsbürgern. Wie viele Leserbriefe, Hörerbriefe bekommen wir eigentlich pro Woche? Denkst du die eigentlich nur alle? Wir haben letzte Woche einen bekommen, oder waren es zwei? Nee, also letzte Woche hatten wir einen bekommen und eine Twitter-Anfrage und diese Woche haben wir zwei bekommen. Nice. So. Also, und das nächste handelt nämlich von der guten alten Herbstdepression und anders als bei Reichsbürgern, finde ich, kann man da was machen. Hello darkness, my old friend. Also, und zwar, Sandra schreibt, hey ihr beiden, mit dem Herbst und dem kalten Wetter kommt bei mir wie jedes Jahr die Winterdepression. Hey ihr beiden, mit dem kalten Wetter kommt so hat sie es nicht geschrieben. Okay. Also, Podcast hören hilft mir dabei immer. Bei der Winterdepression. Würde ich auch machen. Das zu facilitaten, sodass okay. Wenn ich noch nicht depressed genug bin Anfang November, dann ziehe ich mir ein paar Podcasts rein und dann. Wenn man so einen späten Sommer hat wie jetzt, höre ich mir immer Creamspeak an und es geht mir gleich so, als wären wir im tiefsten Winter. Genau. Ich wollte auf diesem Wege einmal Dank sagen für die Unterhaltung und die Gesellschaft in den einsamen Stunden. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal über das Thema Depression zu sprechen. In der letzten Folge habt ihr über erlernte Hilflosigkeit, in Klammern nicht angelernte Hilflosigkeit, gut, dass ich das eben nochmal falsch gesagt habe, gesprochen. was ebenfalls eine Form der Depression ist. So, und dann würde ich sagen, lass uns doch mal ganz kurz darüber reden. Erstmal finde ich sehr schön, dass wir mit unserem Podcast nicht nur ein kleines Lächeln und kurzweilige Unterhaltung verbreiten, sondern dass es auch tatsächlich Leute gibt. Dass wir auch Depression verbreiten. Also ich muss ja selber sagen, ich höre zum Beispiel beim Autofahren sehr gerne Podcasts, was vielleicht ein klein bisschen damit zu tun hat, dass ich im letzten Jahr einen schweren Autounfall hatte und es seitdem sehr angenehm finde. Seitdem sitze ich im Rollstuhl und kann eigentlich nicht mehr Autofahren. Ich probiere es aber trotzdem. Und während ich dann da mit beiden mit den Händen unten am Steuer, oben am Steuer und unten auf dem Gaspedal, also ich höre dabei sehr gerne Podcasts, vielleicht auch aus dem Grund, weil man sich dann nicht ganz so alleine fühlt im Auto, im Massencrash. So, und die gute Frau mit der Herbstdepression, ich kann das nachvollziehen, ich bin selber auch jemand, der, ich glaube, man sagt, wetterfühlig, körperlich und geistig ist. Und es freut uns unheimlich, dass du in Podcasts, auch mit unserem Podcast, ein klein bisschen Linderung der Traurigkeit in der kalten Jahreszeit bekommst. Wir sind wieder Creamspeak. Sexy Creamspeak. Jede Woche auf Deutschlandradio Kultur, ihr Depression-Podcast. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ein neues, es gibt ein Depressionsmagazin. Nein, aber ganz kurz, dann lass Angsty oder so. Es gibt jetzt ein Angsty. Magazin, das ist ein Designmagazin für Depressive oder Überdepressive. Das klingt ziemlich hin. Sandra, sofort reinlesen, Podcast hören und dabei Angsty lesen. Angsty lesen. Eine kleine Fashion-Depression. Ja, okay, gut, sehr geil. Dann ich freue mich schon darauf, wenn du irgendwann mal Psychologe bist und ich so, ja, und seitdem geht es mir auch echt schwer. Hm, ja, auch wirklich sehr geil. Danke. So, genau, ich jetzt so, wieder zu mir. Ah ja, sehr geil. Sehr, and that's when I really thought about killing myself. Ja, nice Nummer. Dann lass doch mal schön die Sitzung jetzt abschließen und 500 Euro. Oh Gott, ich glaube auch eine Scheiße. Also wir müssen noch. Ja, dann lass uns über Depressionen sprechen, vielleicht nächstes Mal oder so. Ich würde sagen, je nachdem, wie gut gelaunt wir sind. Wir haben auch noch ein kleines Announcement, und zwar, wann ist die Wahl? Ich glaube in 2 Wochen, ne? Genau, in 2 Wochen. Das wäre ein guter Zeitpunkt, über Depressionen zu reden. Genau, und wenn ihr zur Zeit der Amerika-Präsidentenwahl sehr depressiv seid oder es euch viel zu gut geht und ihr depressiv werden wollt, schaltet ein, denn wir senden live die Präsidentenwahl mit Chicken Wing, nur einem und einem. Du meinst dem neuen Kandidaten, dem Ersatzkandidaten für Donald Trump. Genau. Nachdem er final aus dem Race rausgedroppt ist. Mit dem Chicken zusammen. Wing. Mit dem zusammen senden wir live. Wir werden versuchen, einen kleinen Stream auf die Beine zu stellen, wo wir ein paar Stündchen lang einfach von der Leber weg, so wie wir das in der letzten Stunde gemacht haben. Und jeder merkt, das klappt wunderbar, ganz ohne Konzept einen Podcast zu machen. Das tut mir wirklich sehr leid für die Leute, die zum ersten Mal oder letzten Mal einschalten. Es gibt bessere Folgen. Und wir versprechen. Du machst gerade genau das, was wir immer gesagt haben, was wir nicht machen wollen. Du musst dich nie entschuldigen. Für den Podcast zu entschuldigen. Also Ben, nochmal ein kleiner Tipp. Wenn ihr merkt, es ist nicht so toll, entschuldigt euch sofort oder schiebt die Schuld von euch und sagt, der Staat ist schuld. Denn eine Sache ist klar. The Reichsbürger Way. Hätte es Weimar nicht gegeben, wäre dieser Podcast nicht so höchst durchschnittlich wie heute. So. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir heute von der Kohärenz her ungefähr genauso gut reden wie Reichsbürger. Das sind nur random Buzzwords zusammen. Reichsbürger, Grundgesetz, okay, Depression. Kriegen wir es noch schnell hin, wenigstens ein ordentliches Thema zu machen, bevor wir uns mit... Penis um 3 bis 4 Zentimeter zu Hause verlängern. Annegret, Penis kann ohne OP 4 Zentimeter größer werden. Hier ist ja gar kein Text dabei. Das ist nur ja Bilder. Spam, eine Bildergeschichte nur zum Thema Bilder. Penisvergrößerung. Das ist wie diese kleinen Pixie-Bücher, die man immer seinen kleinen Cousins geschenkt hat. Mit dem Thema Penisvergrößerung oder Penisverkleinerung für die afrikanischen Cousins, die man hatte. Oh Gott, um Gottes Willen. So. Ja, du hattest aber noch Sachen auf der Liste stehen. Du wolltest auf jeden Fall noch über irgendwas mit mir reden. Zum Thema 3000 Watt Stromlaufsäule statt 129 Euro. Guckst du gerade verzweifelt bei Spiegel und guckst, was für Werbung es gibt? Nein, ich lese, das ist alles original aus meinem Postfach hier. Ich habe noch eine kleine Spartenmeldung. Oh. Soll ich die einfach mal vorlesen? Ja, hau rein. Also. Die Folge ist so stark. Boah. Die ist so strong. Also knallhart wegmoderiert einfach. Richtig, ne? Richtig fantastisch. Wie Hans Meiser in seinen besten Tagen. Sascha Ott. Der Name kommt mir bekannt vor. Sascha Ott von der CDU sollte eigentlich Justizminister in Mecklenburg-Vorpommern werden. Mhm. Jetzt nee. Hat oh. aber... Nein, doch. Oh. Oh. Jetzt hat aber der CDU-Landesverband den Kandidaten zurückgezogen. Und zwar... Weil, A, er hat einen Kinderpornoclub mit Sebastian Ederti gegründet. B, er hat eine Penisvergrößerungs-Spam-Mail an den gesamten Verein. An Sebastian Ederti geschickt. Aber jeder weiß, Sebastian Ederti interessiert sich nur für Kinderpenisse. Und er C. Er hat die Seite des AfD-Regionalfverbandes Nordwestmecklenburg auf Facebook geliked. Ach, und nein. Wurde deshalb vom CDU-Landesvorstand als Kandidat für das Ministeramt zurückgezogen. Das, war natürlich die falsche Antwort, es war natürlich der Penisvergrößerungs-Spam-Verteiler. Nein, also er hat wegen eines AfD-Likes auf Facebook wurde jetzt die Kandidatur quasi von ihm zurückgezogen. Wie auch Wirtschaftsminister Harry Glawe bestätigte. Mm. Er hat wohl nicht nur die Seite selbst geliked, weil das könnte er immer noch unter der Abteilung Retweet doesn't mean endorsement, so von ja. wegen, ne, ich like die Seite jetzt, um up-to-date zu bleiben mit dem ganzen Kram, den die AfD so verzapft. Also wir hatten wohl nicht nur die Seite geliked, sondern eben wohl dezidiert auch islamkritische Aussagen auf der Seite geliked haben. Ah. Und die Einträge gibt's nicht mehr mittlerweile. Also alles hochdubios. Auf jeden Fall fand ich das aber eigentlich ganz interessant, weil das so ein Beispiel, so ab wann rechtfertigt sowas eine politische oder Personalentscheidung? Also einmal kann man ja sagen, okay, als CDUler, sobald du eine andere Partei toll findest, war es das für dich. Aber ich denke mir ganz schwer, dass das nicht der Hauptgrund war. Wäre das auch passiert, hätte er was von den Linken geliked? Oder ein Artikel von Jakob Augstein? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich. Ja, okay. Einerseits muss ich sagen, finde ich komisch. Hört sich jetzt erstmal so an, als würde es mir nicht gefallen, dieses Ganze erstmal rausschmeißen und sagen, das geht nicht mehr, anstatt darüber vielleicht mal öffentlich zu reden. Gibt es ja auch irgendwie noch. Irgendwie so, ne? Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich finde es schon ganz gut. Es ist eine undankbare Meldung, weil du weißt gar nicht, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Genau. Also die werden den ja nicht ohne weiteres rausgeschmissen haben, gehe ich mal davon aus, die haben wahrscheinlich auch im Hintergrund gesprochen und dann hat sich im Gespräch herausgestellt, dass er, keine Ahnung, dass er Moslems verbieten will oder was weiß ich, halt so. Ne, also einmal muss man natürlich sagen, okay, irgendwie fühlt sich das Ganze wieder ein bisschen nach Hexenjagd an. Dann muss man aber auch einfach mal sagen, gibt es irgendeinen Post oder irgendeine Seite der AfD, die ich liken würde oder noch viel schlimmer, die mein Wahlmann, den ich irgendwo hingewählt habe oder ein Teil der Partei, die ich gewählt habe, ne? Da kommt ja nochmal so eine Ebene politischer Symbolismus dazu. Das ist ja immer noch so was anderes. Weißt du, wenn du irgendwie dem, weiß ich auch nicht was, dem Dubai-Hauptmullah-Scheich, was weiß ich, so die Hand mit dem kleinen Finger zuerst gibst oder so, dann ist das ja schon teilweise ein politischer Affront, wenn das nicht ein richtiges Protokoll war oder so, ne? Und außerdem, wie gesagt, wir haben natürlich jetzt nicht die Quelle da, wir haben die Posts nicht da, die islamkritischen, um jetzt genau sagen zu können, wie dramatisch das war. Aber ich würde mal fast davon ausgehen, dass der AfD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Nordwest-Mecklenburg, Regionalverband, dass der nicht unbedingt die elaboriert, eloquentest und ausbalanciertesten islamkritischen Aussagen. Oder zumindest von einem Standpunkt, der diskussionswürdig wäre. Ich gehe auch eher mal davon aus, dass es sich um Dida und Wirda-Posts handelt. Und das in Verbindung mit Seite geliked würde dann eventuell rechtfertigen zu sagen, hör mal, vielleicht stehst du doch nicht für das, wofür unsere Partei steht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwie so ausgesehen hat. Denn auf der einen Seite zu sagen, also ich finde zum Beispiel auch eher fragwürdig für mich, ich muss halt immer darüber nachdenken. Gibt es irgendwas, was die AfD je gesagt hat, was ich liken würde, in Verbindung damit, dass auch andere Leute sehen, dass ich das geliked habe? Also jetzt geht mir jetzt erstmal nicht darum, dass ich mich dafür schämen würde. Ja, ich würde mich erstmal, selbst würde ich aus Versehen darauf klicken, würde ich mich tierisch dafür schämen. Ne? Mal ganz ehrlich. Aber es gibt dann auch wirklich ideologisch, inhaltlich nichts, absolut nichts, was diese Partei postet, schreibt, wo ich sage, jupp, da setze ich jetzt ein Like drunter. Das wäre eigentlich mal ein gutes Sozialexperiment, zu sagen, man scrollt mal die diversen Feeds der AfD-Parteien durch, der AfD-Parteiseiten. Und guckt, ob man dabei irgendwo Schnittmengen. Das wäre mal interessant. Das müssen wir vielleicht wirklich mal zusammen mit dem großen Russia Today-Experiment machen, wo wir sagen, so, okay, was können wir. Gibt es irgendetwas? Unterstützen? Irgendetwas, wo ich sage, okay, da sehe ich mich drin. Ja, genau. Ja, gut, aber ich denke, dass damit das Thema dann auch irgendwie geklärt ist. Ne? Und ich glaube, jetzt gerade vor dem Hintergrund Amerika-Wahl und viele Leute in Deutschland zeigen jetzt so gerne mit ausgestrecktem Arm nach Amerika und sagen, guckt euch die mal an, guckt euch mal Trump an und guckt mal, der ist ja so bescheuert und guckt euch mal Hillary an, die ist ja unwählbar und ich denke, man muss wirklich dieses gute Alter an die eigene Nase packen, erstmal hier nach Deutschland gucken und schauen, dass wir bei uns momentan auch ganz gefährliche Rechtspopulisten haben. Ja, wollen wir sagen, erstmal den Hitlergruß runternehmen und genau, dann, erstmal den ausgestreckten Arm ganz langsam, ist egal, ob es alle Finger sind oder nur einer, der zeigt, ja, wirklich erstmal schauen, wir haben bei uns genug Unfug, wir haben bei uns genug Leute, die ähnlich populistischen Bullshit reden, die einfach ganz offen lügen, um Leute für ihre Sache einzuspannen. Und ich glaube, das war ja tatsächlich für mich dieses, um nochmal auf diese Reichsbürgergeschichte zurückzukommen, das war für mich dieser erschreckende Moment, weil du als Außenstehender nicht damit gerechnet hast oder das nicht wirklich ernst genommen hast, dass es wirklich. Also vom Fanatismus. Dass es mehr als nur drei davon gibt, meinst du? Ist echt so, ne? Du gehst davon aus, dass es ein Typ ist, der halt irgendwie in Neumünster seine Frau totschlägt und in eine Tonne einschweißt. Aber der hat sich und ja danach versucht, die Polizei mit Waffengewalt von seinem Grundstück wegzuhalten, bis 24 Jahre vergangen sind. Sorry. Aber der ist ja absolut gar kein Reichsbürger, weil der nutzt ja die bestehende Judikative für seine Shenanigans. Ja. Nein, aber du gehst nicht davon aus, dass es wirklich Leute sind, die auf einmal dann Polizisten erschießen, weil du denkst, ja, okay, das sind. Weil das ist die Geschichten, die man davon gehört hat, die sind so lächerlich gewesen, wo dann so in Reichsbürgerforen irgendwie verbreitet wird, wie man jetzt irgendwie Porto einsparen kann auf irgendwie den Brief zur Kranken, weiß ich auch nicht was, weil du halt irgendwie die, wie war das nochmal, die, weil Briefmarken oder so sind Lizenzgebühren für die Nutzung der Postleitzahlen oder irgendeine Scheiße, weißt du? Was so. Also quasi Unfug, der eigentlich keinem wirklich wehtut, meinst du? Ja, wirklich, was so eine Stufe über irgendwie so Oma Ernas pfiffige Haushaltstipps, so können sie Porto beim Briefe verschicken irgendwie einsparen, indem sie sagen so, ja. Ohne Oma Erna war der Schlimmste, war vielleicht der Original Reichsbürger, der Erste, der Schlimmste. Ja, wahrscheinlich. Hier, die so Seite wie Frank Mutti. Sie haben sich erstmal eingeschlichen mit, wie kriege ich jetzt den Fleck aus dem Hemd raus? Ja. Und, wie kriege ich den Fleck aus meinem braunen Hemd raus? Genau. Und bei welcher Temperatur muss ich eigentlich meine Steinschlossflinte lagern, um am effektivsten damit Polizisten zu erschießen? Boah, da wollen wir nicht die Seite machen. Know-how. Lifehacks. Lifehacks für Reichsbürger. Bitte, so eine kleine Facebook-Gruppe. Ah, okay, wer uns das macht, kriegt. Ach ja, im neuen Jahr. Im neuen Jahr gründen wir erstens unseren eigenen Staat und zweitens, aber nur um Briefmarkenkosten zu sparen. Genau. Nicht um Polizisten zu erschießen. Und wir machen wahrscheinlich einen kleinen Merch-Shop. Und wer mit guten Ideen rauskommt, zum Beispiel, macht uns eine schöne Seite mit fraghitlersmutti.de zu den besten Tipps für Reichsbürger. Der kriegt auf jeden Fall irgendwas aus dem Merch-Shop. Zum Beispiel den 3000 Watt Stromlaufsauger statt 129 Euro. Die Kettensäge von Max, die nee, aber den hatte ich schon. Den habe ich ja schon. Ich muss was anderes kurz raussuchen. Gertraud, Eindringling im Haus. Erfahre es mit kabelloser IP-Kamera. HD-Auflösung. 79 Euro. War das nicht diese Bosch-Werbung? Was macht Oma Erna dann, wenn die da sitzt und auf ihrer Kamera was sieht und sagt, da sind Leute im Haus? Weiß ich auch nicht. Was macht man, wenn man Eindringlinge rauskriegen will? Zitronensäure? Nicht die Polizei rufen, das ist falsch. Nicht weil die Polizei gegen rufen, die ist man ja. Gegen die ist man ja. Was macht man als Reichsbürger? Ich meine, klar, man setzt sich da hin und sitzt in seinem Schaukelstuhl mit seinem komischen Hut und denkt sich, it's good to have land. Und mit der Schrotflinte. Aber was macht man als Reichsbürger, wenn man die Polizei braucht? Rufen die Polizei? Vielleicht gibt es eine Reichspolizei. Reichsbürgerwehr. Reichsbürgerwehr, genau. Ich glaube, die gibt es wirklich. Tante Erna ist mir sehr suspekt, Mutti auch und wo waren wir eigentlich? Oh Gott, Sendung ist das heute. Aber wichtig, wir haben die wichtigen Sachen durchgepusht. Erstens, wir brauchen mehr Leserbriefe, dann müssen wir weniger vorbereiten. Jetzt kommt erstens, wir brauchen mehr Lizard People. Wir brauchen mehr Lizard People, dann haben wir mehr lustige Themen. Drittens, Reichsbürger raus auf die Straße und in die Medien, dann haben wir mehr Themen. Drittens, wir machen einen Merchandising-Shop auf nächstes Jahr mit super coolen süßen Tassen und Diddle-Heften, aber mit selbstgezeichneten Pistolen für eure Fässer, die eure Frauen. Wir verkaufen ganze fertige Fässer, die man gar nicht mehr zuschweißen muss, sondern mit praktischem Klettverschluss, damit man nochmal rein aufmachen kann und gucken kann, ob man die falsche Frau eingesperrt hat und direkt wieder zumachen. Wiederverwertbar und glutenfrei. Und wir machen einen super Livestream zur Amerika-Wahl. Allerdings dann nächste mit Woche gibt es natürlich Screamspeak. Das Halloween-Special. Oh, stimmt. Machen wir nächste Woche Halloween-Special? Machen wir nächste Woche Screamspeak, ja, selbstverständlich. Das ist ein Screamspeak. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir machen eine ganz normale Folge Screamspeak und wir sind aber sehr gruselig dabei geschminkt. Das stimmt, das ist das Beste. Und alle ja. Paar... Und ich esse nur so Gummispinnen oder sowas. Das sind alles ganz tolle Ideen. Das ist ein Traum. Okay, haben wir noch irgendwas auf der Liste stehen? Ist noch irgendwas letzte Woche passiert? Schnell, wir brauchen Hilfe. Ich habe keine Lesebriefe Schnell. Mehr. Wir brauchen Hilfe. Schnell, ich hab, also, ich wir sag brauchen ganz jetzt kurz, was professionelle ich Hilfe. Ich habe heute Sie diesen einen Podcast gegessen. Hören, dann rufen Sie sofort ich die Reichsbürger. Ich habe einen Hund gesehen. Ich war auf dem Klo und ich hatte kein Klopapier mehr und musste deswegen die guten Star Wars Taschentücher benutzen und meine Kindheit ist zerbrochen. Weil ich würde sagen, wir schreiben mal einen Leserbrief, ob das das Podcast-Phänomen ist, dass man bei der 17. Folge das ganze Ding komplett zusammenbricht und es einfach nur noch. Ich habe von Benedict Cumberbatch geträumt. Ich habe meinem Hund eine Nudel. Es gibt einen neuen Trailer zu dem neuen Wolverine. Logan. Den fand ich super. Aber ich fand den Trailer sind auch wir jetzt super. Wir sind in der Medienbranche. Die Reichsfilmanstalt hat einen neuen Trailer zu Logan veröffentlicht. Dem letzten Film mit Hugh Jackman als Wolverine. Ja. Glaube ich. Also, was sagst du? Wir sagen zu dritt, wie wir den Film fanden. Auf drei. Den Trailer. Eins, zwei, sexy. Sehr gut. Fantastisch. Ja. Ich fand den wirklich cool. Ich fand's auch cool. Johnny Cash, Hurt, It Never Disappoints. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich mich seit mindestens einer Stunde so anhöre, das müsste ich dringend aufs Klo müssen. Muss ich nicht, ja. Mir geht's gut. Nein, ich fand's gut. Also ich habe vor allen Dingen, ich sag mal so, meine Erwartungen waren einigermaßen niedrig, weil nach diesem komischen Samurai Kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Obwohl ich habe auch, lass uns nicht darüber reden, ich habe alles schon verdrängt, das war der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Das war grauenhaft. Und ich hoffe, dass ich habe jetzt alle lege all meine Hoffnung in das edgy und emotional Reboot quasi. Und der Plot ist ja, glaube ich, ist auch ein Comic-Plot und es spielt irgendwie Jahre nach diesem ganzen X-Men-Ding. Mhm. Und USA ist irgendwie ein Nuclear Wasteland oder so, glaube ich. Und so ein bisschen pre-Mad Max in den USA. Hat mich ein bisschen erinnert an das Setting von The Last of Us. Ich habe das Spiel nur 3 oder 4 Stunden gespielt, weil ich mit den Controllern von der PlayStation nicht klarkomme. Ich habe meine Finger sind so deformiert. Welcome to Ich weiß nicht, was ihr jungen Leute immer da draußen habt, aber geht einfach nicht. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Und ich bin unheimlich gespannt, weil ich langsam so ein bisschen müde bin, was die Superheldenfilme angeht. Entweder hat man immer dieses unheimlich Düstere, wie DC es gerne macht. Also mit Batman und Batman vs. Superman, also alles ist schlimm und im Fernsehen werden Millionen von Menschen getötet von Superman und man denkt sich, das habe ich aber auch in der echten Welt. Das muss ich jetzt nicht mit Fantasy, Spaß, Superhelden noch verbinden. Und dann hast du Marvel, die halt immer, jeder hat einen flotten One-Liner auf den Lippen, die machen mir sehr viel mehr Spaß. Ja. Aber ich habe jetzt auch seit dem Civil War, wie heißt der? Captain America Civil War. Ja. Ich hab schon gemerkt, das ist eigentlich ein cooler Film, aber irgendwie springt der Funke nicht über, weil ich es einfach schon gesehen habe in Avengers 1, Avengers 2, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy ist für mich momentan mein Lieblings-Marvel-Film, weil der hat sich wirklich angefühlt wie einer von diesen 90er Jahren. Irgendwie ist alles in Ordnung und egal was passiert, man kommt zusammen wieder raus und Freundschaft und Liebe und alles macht irgendwie Spaß und I learned something always today. Look at the bright side of life. Ja, und schön. Feel-good-Movies. Ne, nicht nur Feel-good, einfach wieder Popcorn-Movie. Ich gehe da hin, ich habe nichts gegen Filme, die mich zum Nachdenken anregen, wo ich auch noch Wochen später denke, den Film habe ich nicht verstanden. Das war wirklich ein Film, den mich wirklich gepackt hat. Der hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht, der hat mich gut unterhalten. Und, ja, kommt ja auch ein zweiter Teil, glaube ich. Ne? Genau, ich habe jetzt auch schon den Trailer gesehen und befürchte auch das Schlimmste. Okay, ich habe gar nichts gesehen. Ja, aber ich hoffe. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen in meinem ganzen Leben. Noch nie einen Film. Depression Speak. Nur den letzten Wolverine gesehen, als einzigen Film. Und daraufhin hast du gesagt, jetzt brauche keine Filme never mehr. See any, yeah. Wenn alle Filme so sind, dann muss ich keine Filme gucken. Ja. Ich glaube, die haben uns irgendwas ins Essen gegeben. Irgendwas ist in diesem Champagner. Irgendwas ist falsch. Unglaublich. Aber ich finde eigentlich hier dieses ganze Marvel-Film-Universum. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also Filme im Allgemeinen. Marvel Cinematic Universe. Aber Filme haben es ja auch schwer heutzutage. Ne? Wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie gut Serien geworden sind. Wir sind jetzt nun wirklich nicht mehr in der Zeit, wo Serien wie Battlestar Galactica, die immer so einen leichten, trashigen Einfluss hatten, ohne jetzt zu sagen, es sei schlecht, aber man merkt halt, da ist halt nicht viel Geld ins Projekt geflossen. Ja. Und dann ging das mit Lost ja irgendwann wirklich los, dass Serien mit richtigem Story-Arc und Plot, der sich über Staffeln zieht, angefangen hat. Und dann haben wir jetzt hier mit Breaking Bad oder Game of Thrones wirklich Serien, wo du sagst, okay, die sind genauso gut oder momentan fühlt es sich so an, als seien sie besser als Filme. Ja. Genau. Ja. Das ist wirklich eine cinematische Erfahrung und gute Unterhaltung. man muss auch sagen, die Filmbranche hat es auch nicht leicht. Weißt du, mit der Konkurrenz durch die ganzen YouTuber. Was stimmt. Durch solche Künstler wie Dougie B. oder Simon Desue gibt es ja noch. Ich weiß nicht, dir noch Sachen aufgeschrieben. Durch Künstler wie Kronk. Zum Beispiel Dougie B., Simon Desue. Ich hab einen YouTuber gesehen, der war so schlimm, dass ich mich danach in mein Internet erbrochen habe. Und war das, das war KS Freak What Else. Und ich habe ja letztens schon gesagt, dass mir wurde ja letztens, weil ich nicht mit meinem Google-Konto eingeloggt war, sondern einfach so als freier Mensch, als freier Reichsbürger auf YouTube gegangen bin, wurde mir allen möglicher Kram angeboten, der in Deutschland gerade tipptopp Nummer 1 bis 100 ist. Und das war so schmerzhaft, was da für Zeug lief. Mit Millionen und Abermillionen Klicks, wo man sich dachte, da müssen noch wenigstens Klicks gekauft sein. Das guckt sich doch keiner an. Und nicht im Sinne von, was ist aus der Jugend geworden, sondern ganz global, was ist aus den Menschen geworden. Nee, ich glaube vor allem, es ist auch so ein Ding, was wird der Jugend einfach vorgesetzt für eine Scheiße, ja. Weißt du? Das ist einfach dieses Ding, das klingt auch wieder so, das klingt so rentnermäßig so. Ich habe einen Spiegel-Online-Artikel darüber gelesen, was auf YouTube die jungen Leute so machen. Nee, aber das wollte teilweise halt wirklich wieder so super veraltete Rollenklischees und sowas irgendwie facilitated und promoted werden. Ne, halt sowas, ne? Ja, aber ganz kurz, guckst dir doch mal an. Ja, die Jungs. Ich muss mir wirklich mal bis nächste Woche mal ein bisschen mich reinfuchsen. Aber da sind jetzt zum Beispiel Video, welcher YouTuberin gehören diese Titten? Mit Simon Desue Ich hab den Artikel Draco Malfoy gelesen, aber nicht ganz durchgelesen. Oder Frauen versus Männer mit Regina. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als Mario Barth, oder? Schon. So, und ich muss dazu auch ganz ehrlich mal sagen, bevor ich jetzt hier losschwadroniere, meine Weste ist auch nicht ganz weiß, meine Reichsbürgerweste. Ich habe tatsächlich mal, jetzt packe ich mal hier Original Story Content raus, ich habe zweimal die Typen, damals als es die noch gab, 1992, habe ich White Titty bei mir in der Wohnung drehen lassen. Was? Ja. Ach, nee. Nein! Ist eine Freche, ist ein Skandal, ich weiß. Also, die Typen von, das könnt ihr auch gerne noch nachgucken, das war so eine Berlin 50, 80, 90, Köln 200.000, ich weiß nicht, mal diese komische Reality-Show. Mhm. Köln 32, Dresden 45, ich habe keine Ahnung. Genau. Für White Titties berühmtes Special, Berlin 89, die Luftbrücke. Ja, ich erinnere mich. Die waren lange Zeit auf dem History Channel. Genau, es ging um eine Persiflage für diese Reality-Shows und die haben, zufällig mal, als ich neu in Köln war, habe ich auf dem Campus so einen Typ kennengelernt, der, weiß ich nicht, der hat da irgendwas gedreht. Wir kamen ins Gespräch und dann haben die mich irgendwann mal gefragt, weil die eine Bude brauchten, wo die drehen können. Und ich habe gesagt, ja, 50 Euro und ihr macht ein bisschen Promo für meine Band und ich kriege einen Kasten Bier. Gibt's auch nach wie vor, müsst ihr mal gucken, das ist auch auf YouTube. Damit ihr wisst, das ist so ein MTV Crib. Nur mit nur das. Ja, genau. Da gibt's ein Making-of, wo ich tatsächlich drin bin. Das ist, das ist the closest to fame I ever got in this life. Ja, nach dieser Folge Podcast so. Wird es wahrscheinlich wirklich so sein. Aber mach einfach mal weiter. Creamspeak, der Sex-Podcast. Der White Titty Tit Job. Gedenk-Podcast. Genau. Die haben hier gedreht und ich habe das zweimal gemacht und dann war es mir auch irgendwie zu blöd. Die waren aber eigentlich ganz nett, die Jungs, so, ne? Vielleicht haben die sich auch aufgelöst, bevor es alles noch schlimmer wurde. Bevor sie mit Simon Desue Tittenpot, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht das nächste Mal wirklich ein bisschen Fernsehen, alte Unterhaltung, neue Unterhaltung machen und eigentlich nur darüber reden, wie toll es früher war und wie schlimm jetzt alles ist? Creamspeak. Also eigentlich quasi voll auf einer Linie mit Reichsbürgern. Halt nur in den Medien. Ja, finde ich gut. Gucken die eigentlich Fernsehen? Also, wenn ihr einen Reichsbürger habt in eurem Freundeskreis, empfehlt den Creamspeak. Gott. Mir ist übrigens noch eingefallen zu dem AfD-Kommentar. Wenn ich jetzt zum Beispiel lesen würde im Internet, hier GEZ, Gebührenkram, ist alles Blödsinn, dann like ich das. Weil ich sage, ja, finde ich jetzt auch nicht so toll, dass ich mir nicht aussuchen kann, zahl ich woher nicht, ich mir... Nicht. Du zahlst nicht? Nee, ich weiß Gott. Die Reichsbürger du, an ich habe ich hab, ich hab auch nicht gezahlt. Nein, und wir haben richtig dick Ärger bekommen. Wir mussten jetzt nachzahlen, ne? Ja, klar, musst du immer nachzahlen. Aber solange es. Das ist noch Teil meines jugendlichen Leichtsinns. Solange mir niemand auf die Pfoten haut, mache ich das auf jeden Fall so weiter. Ja, ich habe auch Glück gehabt. Ich brauche den Elektroschock, bis ich mein Verhalten ändere. Ich habe auch Glück gehabt, denn ich habe mich nicht mehr darauf gemeldet, weil ich gesagt habe: Nee, ich gucke auch seit 10 Jahren keinen Fernsehen mehr. Ich habe auch keine Lust darauf. Und ich habe wirklich seit 10 Jahren zumindest, ne? Hier. Ja, und dann haben die einfach angefangen, meine Freundin anzuschreiben und dann war irgendwann gut. Ich habe mir irgendwann überlegt, ob ich mir einen Untermieter holen soll. Dann war auch fertig. Ich habe überlegt, ob ich mir einen Untermieter holen soll, auf den dann dieser Fluch der GEZ übergeht. Wie bei mir war es ja teilweise auch so. Das hat damals meine alte Mitbewohnerin gezahlt. Und die hat den Fluch mitgenommen. Und die hat das sich abgemeldet und ich habe mich nie angemeldet und es kam nie jemand. Dann ja. Vielleicht in der Hoffnung, dass keiner von der ehemaligen GEZ zuhört. Und spätestens jetzt hört. So, genau. So. Aber jetzt sind wir durch, oder? Jetzt haben wir. Nee, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich bin ganz ehrlich, so langsam macht es jetzt auch wieder. So, wir werden warm nach anderthalb Stunden. Deswegen, ich würde sagen, wir reden jetzt einfach weiter und schneiden dann einfach von vorne, von hinten weg. So, weißt du? Und dann irgendwann haben wir eine richtig gute Folge am Start. Du meinst von vorne weg schneiden, aber ansonsten bin ich voll deiner Meinung. In der Hoffnung, dass die Leute irgendwann durch die große Durchschnittlichkeit der Serie eingeschlafen sind und jetzt langsam wieder morgen. Vielleicht müssen wir jetzt einfach wie lange schläft der normale Mensch? 6 bis 8 Stunden, ne? Wir müssen jetzt einfach noch 4,5 bis 5 Stunden durchreden und dann sind wir so in Topform und die Leute, kein die dann Fake. Aufwachen. Pokémon auf meiner Pussy gefunden. Oh meine Gott. Nichte schminkt meine Titten. Was? Oh Gott. What is wrong with you people? Achso, um ich wollte gerade was sagen zu GEZ und so. Ach ja, nein, hier. Du musst vor allem gerade sagen, dass du gerade YouTube-Titel vorgelesen hast für die Leute, YouTube-Titel. Die nicht ja, das war. Nein, das waren kein YouTube-Titel, das waren meine Tagebucheinträge. Stichwort Reichsbürgertum. Mein Bruder hat mal ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt erzählen soll, aber eigentlich total harmlos, die Geschichte. Er hat mal eine sehr spannende Geschichte erzählt. Mein Bruder hat mal an seine Frau umgebracht und in einem Fass, aber es ist jetzt 23 Jahre her, also kann ich es eigentlich locker erzählen. Genau, kann ich jetzt auch im Podcast erzählen. Was soll ich sagen? Genau, er hat irgendwann so eine komische Situation gehabt, wo ihm irgendwie das Auto abgeschleppt wurde oder so ein Scheiß. Und dann stand es irgendwo auf irgendeinem so Abschlepp Ding und es war irgendeine, ich weiß es auch nicht, Bürokratismus, ja? Und ihm sollten noch irgendwelche Gebühren aufgebrummt werden sollen für irgendwas, bla bla bla bla. War ein Riesen hin und her, weil dann hatten sie es vom Abschleppding nochmal woanders hingepackt und dann war irgendeine Investigation und was weiß ich. Und er hat dann irgendwann als Antwort auf so eine überzogene Geldforderung, hat er einfach so eine akademische Schreiben verfasst, indem er irgendein Verkehrsordnungsstandardwerk von vom Gnirbelberg Verlag 1982 Bamberg bla bla und so weiter, so wissenschaftliche Quellen angegeben, nach der diese Forderung halt ungültig sei, ja, von den Quellen, die er angegeben hat. Und hat das quasi was wissenschaftlich von 1873. Irgendwie sowas, ja, was irgendwie so eine Gesetz ist. Bestimmt so ein deutsches Pferdekutschergesetz oder so. Irgendwie so eine Geschichte, ja. Und hat dann quasi wissenschaftlich fundiert mit falschen ausgedachten Quellen erklärt, warum er das jetzt nicht zahlen muss und das dann zurückgeschickt. Und da kam nie eine Antwort drauf zurück und er musste bis heute dieses Ding nicht zahlen. Deswegen, die Reichsbürgerstrategie funktioniert. Einfach mal Quellen ausdenken. Ich glaube, dass genau aus solchen Gründen hat sich diese ganze Bewegung entwickelt, dass irgendwer gedacht hat, ja, ich schreibe jetzt mal irgendwas und der andere hat sich gedacht, ja, aber warum nur so halbherzig? Warum nicht eine ganze Ideologie daraus entwickeln? Ja, ja, genau. Die haben angefangen. Irgendwann hat es mal geklappt mit dem. Da hat irgendwann jemand die Porto-Forderung zurückgezogen. Genau, weil die damalige Reichspost von 1873, genau. Weil irgendwann mal im 8. Jahrhundert ein Brief nicht angekommen ist, weil eine Briefmarke, die es damals noch nicht gab, vergessen wurde. Oder ein Siegel aufgebrochen war. Ich glaube, bevor wir uns jetzt hier langsam in den Abgrund stottern. Ich muss es vielleicht ersetzen. Vielleicht war es ein Bekannter. Vielleicht war es gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das die Integrität. Ich habe noch eine Geschichte von jemandem, der kein Reichsbürger war. Vielleicht aber doch. Und zwar über eine Freundin. Und zwar gab es dort eine Frau in Köln, und ich erzähle jetzt eine Geschichte, die wirklich, wirklich wahr ist. Das stand auch in der Zeitung. Und die hat zu laut Musik gehört und der Nachbar, also ein alter Mann, das kenne ich sogar, kam glaube ich. Dann irgendwann mit seiner Pistole an die Tür, hat geklopft und ihr in den Kopf geschossen. Ja, das und mit dieser erfreulichen Nachricht. Das ist gar nicht so lange her, oder? Nee, das ist wirklich noch nicht so lange her und es ist unheimlich verrückt. Und ich habe auch gleich eine andere Geschichte, die ich hinterherlegen kann. Ein Bekannter aus diesem Freundeskreis. War der alte Mann, der hier in den Kopf geschossen hat? Der war zu Hause und guckt aus dem heimlichen Spion und sieht auf einmal, wie osteuropäisch anmutende Männer Möbelstücke aus der Wohnung über ihm nach unten tragen. Und er dachte, warum ziehen die denn um und warum sind das auf einmal Osteuropäer? Und ja, kam dann irgendwann, weil die nämlich auch so Panzerknackerschilder hatten und schwarz gefärbte Masken anhatten und komische Schnurrbärte und Zylinder und Umhänge. Vielleicht waren es osteuropäische Vampire oder Panzerknacker. Auf jeden Fall haben die da oben die Wohnung leer geräumt. Ist ganz wichtig zu erwähnen, dass das Ostdeutsche waren. Aus nicht Rumänien Ostdeutsche. Mit Osteuropäer oder Ostdeutsche. Genau. Ist ja alles dieselben Verbrechen. Genau, denen das Verbrechen in die Wiege gelegt wurde. Sehr, sehr gut kombiniert, Herr Max. Marokkanische Ostdeutsche mit osteuropäischem Flüchtlingshintergrund. Ja, mit Flüstlingshintergrund. Ja. Wenn man immer weiter auf dem Globus nach Osten geht, kommt man irgendwann im Westen raus. Alles Verbrecher. Auf jeden Fall gingen da runter, haben es getragen und irgendwann stand er dann da in seiner Wohnung und dachte sich, bis die dann durch den heimlichen Spion auf der anderen Seite quasi reinguckten, gesehen haben, dass sich da was bewegt haben und mit einem Brecheisen anfingen, die Tür aufzuhebeln von dem Herrn. Und als deinem Bekannten. Genau, von dem Bekannten. Und der stand dann da wie angewurzelt. Und ich meine, was willst du da auch groß machen? Du stehst da in der Wohnung und jemand bricht dir die Tür auf, während du dahinter stehst. Einfach zuhalten und sagen, nein. Wir möchten nichts kaufen. Genau, falsch. auf jeden Fall machen die dann die Tür auf. Und er stand da und der Einbrecher schlug ihm auf die Nase, schlug ihn nieder. Dann haben die mit dem Brecheisen? Nee, nur mit der Faust. Nur. Zum Glück. So. Und ja, und dann haben sie ihn gefesselt, da liegen gelassen und auch seine Wohnung leer geräumt. In Amerika wäre das nicht passiert. Ich glaube, in Amerika hätten sie ihn einfach erschossen, so wie der alte Mann, die arme junge Frau. Ja, der hat zuerst geschossen. Meinst du? Durch den Türspion, während der reinguckt? Immer zuerst schießen. Genau. Ja. Wenn es eine Message gibt für heute, ist das erst schießen anfragen. Genau. Free Speak. Mit dieser der Selbstverteidigungspodcast direkt aus dem Reich. Für und von Reichsbürger. Das startet Creamspeak. Mein Gott. Ich bin gespannt, wie viel von dieser Folge übrig bleibt. Werden wir schneiden. Vielleicht wird es nur ein kurzes Willkommen zu Creamspeak. Das war Creamspeak. Ja, ich glaube, sowas nervt. Ah, ich habe eben gedacht, haben wir die Kurve bekommen. Aber jetzt ist wieder das so. Das war wieder Paradoxon Creamspeak. Beziehungsweise nicht Paradoxon, man kann es in Dialektik Creamspeak mit. Hallo, lieber Ben. Wir schneiden nie etwas. Wir sind immer fresh und live. Ist eher, und dann hallo danach Ben. Ja wirklich so, hallo Ben, wir sind Creamspeak und wir haben einen tollen Podcast vorbereitet. Hallo Ben, wir wollten dir einfach nur sagen, es ist vollkommen normal, Zweifel oder Ach, willkommen zu Creamspeak. Hallo Ben, es ist vollkommen normal, Zweifel oder auf Wiedersehen, das war Creamspeak für heute Abend. Ich glaube, damit lassen wir die Folge wirklich langsam ausplätschern. Wobei, sind wir in Fahrt gekommen und dann, aber man muss auch mal so ein Shit einfach wegmoderieren. Einfach das nächste Mal einschalten in der Hoffnung, dass es besser wird. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das ist die Magie von Creamspeak, man weiß es nicht. Genau. Im Weltall hört dich keiner lachen und so wie ich die Folge einschätze, zu Hause auf der Erde auch nicht. Zu diesen nachdenklichen Worten würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was bei der Misswahl so abgeht. Was der Misswahl passiert ist. Und Verbrennen nebenbei unsere Spesenrechnung. Und wir versprechen Besserung. Und das Grundgesetz. Wir werden uns das nächste Mal wieder zu einer Folge vorbereiten. Das ist völliger Schwachsinn. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Ja, wir haben uns ein bisschen was angelesen. Der Gott-Sex, der Gott-Komplex-Podcast. Genau. Despoten in Spee. Und solche, die es werden wollen. So, wir gucken jetzt mal in die Misswahl rein. Hier. Curiosity, fucking hit it. Meine Damen und Herren, hier ist das zweite galaktische Holofernsehen mit der Kür der 576. Miss Universe. Die Gewinnerin verkündet ihr Moderator, Ian Scrogglemann. Hey, willkommen zurück bei der Miss Universe-Wahl. Jeder schöne Abend muss einmal vorbei sein. Zicke, zicke, zicke, zicke, hier geht er rein, da geht er raus, die 12 gewinnt die Gummimaus. Aber nicht bevor wir endlich die schönste Dame des Universums gekürt haben. Und die Gewinnerin in der Kategorie schönste kohlenstoffbasierte Lebensform mit messbarer Masse über 50 Quarks. Auch vielen Dank an unsere Freunde der Marke Suchtrichtlinien im Alter zwischen 18 und 35 Millionen Jahren geht an... vom Planeten. Der Planet heißt tatsächlich und jetzt.